Naja, dort mal auch jetzt ein bisschen spielen von der neuen Musik, die wir da hören, von unseren Kameraden. Die Spanier, die spielen doch so schöne Rancheras und so schöne Chamamé. Amazing.